北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第13课，在旅馆。 Jetzt lernen wir Lektion 13, im Hotel. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。上一课我们学习了在海关检验证件和上税时常遇到的德语表达法。现在请您听一个小对话。 Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Hier, und hier ist mein Visum. Bitte schön. Danke. Haben Sie etwas zu verzollen? Ich habe hier etwas Kaffee und eine Flasche Wein. Das alles ist erlaubt. 请您再听一遍这个对话。 Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Hier, und hier ist mein Visum. Bitte schön. Danke. Haben Sie etwas zu verzollen? Ich habe hier etwas Kaffee und eine Flasche Wein. Das alles ist erlaubt. 今天我们学习怎样在旅馆里订房间，询问房间的价格。首先，我们要了解旅馆里是否还有空房间。您可以这样问 ：Haben Sie noch Zimmer frei？ 你们还有空房间吗 ？Haben Sie noch Zimmer frei？Haben Sie noch Zimmer frei？ 如果旅馆里有房间，服务台的服务员会问您要什么样的房间 ？Was für ein Zimmer wünschen Sie？ 您想要什么样的房间 ？Was für ein Zimmer wünschen Sie？Was für ein Zimmer wünschen Sie? 服务员还可能用下面这个句型问您要什么样的房间。 Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? 您要双人房间还是要单人房间 ？Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? 句子里的 Doppelzimmer 是双人房间的意思。Einzelzimmer 是单人房间的意思。我们来读一读这两个单词。 Doppelzimmer, Doppelzimmer, Einzelzimmer, Einzelzimmer。 如果要问房间的价格怎么问呢？我们要用 kosten 这个动词来问，一般都是问一天的租金是多少。比如我们要问带淋浴的双人房间要多少钱，怎么说呢 ？Wie viel kostet？Ein Doppelzimmer mit Dusche. 一间带淋浴的双人房间要多少钱 ？Wie viel kostet ein Doppelzimmer mit Dusche? Wie viel kostet ein Doppelzimmer mit Dusche? 句子里的 Dusche 是淋浴的意思。一间带淋浴的单人房间要多少钱？就是 Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Dusche? 一间带淋浴的单人房间要多少钱？ Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Dusche? Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Dusche? Dusche 是淋浴的意思 ，Bad 是浴盆的意思。一间带浴盆的单人房间要多少钱？用德语说就是 ：Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Bad? 一间带浴盆的单人房间要多少钱 ？Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Bad?Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Bad? 在德国，一般旅馆都供早餐，房费里一般也都包括了早餐的钱。所以，如果一个房间包括早餐130 Mark，就这样表达 ：130 Mark mit Frühstück， 包括早饭130 Mark。 130 Mark mit Frühstück. 130 Mark mit Frühstück. 现在我们可以用学过的句子订房间了。下面听一个对话。 Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte ein Zimmer bestellen. Haben Sie noch Zimmer frei? Ja. Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Ein Einzelzimmer mit Dusche. Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Dusche? 50 Mark mit Frühstück. 在电话里有一句话是这样说的。Ich möchte ein Zimmer bestellen. 这句话的意思是我要订一个房间。动词 bestellen 后跟一个第四格。比如要想说订一个双人房间就可以说 Ich möchte ein Doppelzimmer bestellen. Ich möchte ein Doppelzimmer bestellen. 我们再来听一遍刚才的对话。 Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte ein Zimmer bestellen.Haben Sie noch Zimmer frei? Ja. Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Ein Einzelzimmer mit Dusche. Wie viel kostet ein Einzelzimmer mit Dusche? 50 Mark mit Frühstück. 在您决定了要房间后，服务台的服务员还会问您要住多长时间。 Wie lange bleiben Sie hier? 您在这里住多久？ Wie lange bleiben Sie hier?Wie lange bleiben Sie hier? 服务员会请您填写一张表格。 Füllen Sie bitte dieses Formular aus. 请您填一下这张表格。 Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. 有时您可能事先已经预定好了房间。 Ich habe schon ein Einzelzimmer mit Bad bestellt. 我已经预定了一间带浴盆的单人房间。 Ich habe schon ein Einzelzimmer mit Bad bestellt. Ich habe schon ein Einzelzimmer mit Bad bestellt. 这时服务员会告诉您的房间号码。 Sie haben das Zimmer 235. 您住在235号房间。 Sie haben das Zimmer 235.Sie haben das Zimmer 235. 如果旅馆的客人早晨需要早起，许多旅馆还可以在早晨帮助叫醒您。 Können Sie mich morgen um 6 Uhr wecken lassen? 您能让人明天6点叫醒我吗？ Können Sie mich morgen um 6 Uhr wecken lassen? Können Sie mich morgen um 6 Uhr wecken lassen? 我们又学了几个句型，下面我们听听这个对话。 Guten Abend. Guten Abend. Ich habe ein Zimmer bestellt. Wie war Ihr Name bitte? Yang Fang. Ja, richtig. Wie lange bleiben Sie hier? Eine Woche. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Ja, das mache ich. Sie haben das Zimmer 235. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. 在刚才对话里的 Gute Nacht 是晚安的意思。Zimmerschlüssel 是房间钥匙。请您再听一遍这个对话。 Guten Abend. Guten Abend. Ich habe ein Zimmer bestellt. Wie war Ihr Name bitte? Yang Fang. Ja, richtig. Wie lange bleiben Sie hier? Eine Woche. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Ja, das mache ich. Sie haben das Zimmer 235. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören.Thank you.